sofort aufgefallen, weißt du. Ich überwand mich und fragte, wie heißt du? Du sagtest mir schüchtern deinen Namen. Kurzes Gespräch im gehemmten Rahmen. Ich dachte, verstehen uns gut, doch es klappt wohl nicht. Wir waren beide leider viel zu ängstlich. Also ging ich erstmal woanders hin, bis ich irgendwann dann etwas mutiger bin. Ich komm nach einiger Zeit wieder zu dir, in deiner Hand ein kühles Bier. Und es ist auch nicht das erste, schon der 10. Saft mit Gerste. Der Alkohol bringt neuen Mut, das Gespräch läuft jetzt richtig gut. Ja, ganz plötzlich verstehen wir uns blind. Der Alkohol gab dem Gespräch frischen Wind. Doch während andere wie du auch trinken, sind nur sie es, die dann übel stinken. Keiner riecht nach Bier so toll wie du, keiner ist so nett bis oben zu. Schon nüchtern bist du meine Traumfrau und liebreizend bist du auch blau. Keiner riecht nach Bier so toll wie du, keiner ist so nett bis oben zu. Schon nüchtern bist du meine Traumfrau und liebreizend bist du auch blau. Du rangst auf dem Stuhl etwas hin und her und du trinkst noch immer noch etwas mehr. Damit du nicht plötzlich vom Stuhl kippst, halt ich dich fest angelehnt an deinem Sitz. Dein Kopf wird schwer und sinkt immer wieder auf meine Schulter langsam nieder. Ist schon okay, ich hab mich nicht so. Glücklicher wäre ich jetzt eh nirgendwo. Es duftet immer gut dein Haar, auch vermischt mit Bierduft noch wunderbar. So toll wie du, keiner ist so nett bis oben zu. Schon nüchtern bist du meine Traumfrau und liebreizend bist du auch blau. Keiner riecht nach Bier so toll wie du, keiner ist so nett bis oben zu. Schon nüchtern bist du meine Traumfrau und liebreizend bist du auch blau. Gerade als es richtig funkt und das Herz rasend schnell pumpt, die Spannung immer weiter steigt und die Uhr grad nach 11 Uhr zeigt, wende ich mich zu dir hin fürs Geständnis, dass ich verliebt bin. Doch kommt es mir hier nur so vor, oder ist das etwas Schnarchen in meinem Ohr? Bist trotzdem Mittelpunkt in meinem Leben und musst du dich auch im Schlaf übergeben. Keiner riecht nach Bier so toll wie du, keiner ist so nett bis oben zu. Schon nüchtern bist du meine Traumfrau und liebreizend bist du auch blau. Keiner riecht nach Bier so toll wie du, keiner ist so nett bis oben zu. Schon nüchtern bist du meine Traumfrau und liebreizend bist du auch blau.